Vorbild sein bedeutet, die 7 Wege der Effektivität vorzuleben. Die 7 Wege zur Effektivität verkörpern die Essenz davon, eine ausgewogene, redliche, starke Person zu werden und ein sich untereinander ergänzendes Team aufzubauen, dessen Grundlage gegenseitiger Respekt ist. Sie sind die Prinzipien des persönlichen Charakters. Ich kann die 7 Wege hier nicht auf angemessene, wirklich wirkungsvolle Weise darstellen. Dazu möchte ich Ihnen das Buch empfehlen. Hier muss ich mich auf eine kurze Zusammenfassung beschränken. Die 7 Wege zur Effektivität. Erster Weg: Proaktiv sein. Proaktivität bedeutet nicht nur, die Initiative zu ergreifen. Es beinhaltet auch, anzuerkennen, dass wir für unsere Entscheidungen selbst verantwortlich sind, dass wir die Freiheit haben zu wählen, auf Grundlage von Prinzipien statt unserer Stimmungen und Launen oder der Umstände. Proaktive Menschen treiben Veränderungen voran und entscheiden sich, keine Opfer zu sein, nicht reaktiv zu sein und die Schuld nicht bei anderen zu suchen. Zweiter Weg: Schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Individuen, Familien, Teams und Organisationen gestalten ihre eigene Zukunft, indem sie für alle Projekte, große wie kleine, persönliche wie zwischenmenschliche, zunächst eine mentale Vision schaffen. Sie leben nicht einfach in den Tag hinein, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben. Sie klären die Prinzipien, Beziehungen und Ziele, die ihnen am wichtigsten sind, und verpflichten sich innerlich auf sie. Dritter Weg: Das Wichtigste zuerst tun. Wir müssen unsere Aktivitäten um unsere wichtigsten Prioritäten herum organisieren und umsetzen. Das Wichtigste zuerst tun bedeutet, ungeachtet der Umstände nach jenen Prinzipien zu leben, die wir am meisten wertschätzen, und uns von ihnen antreiben zu lassen, nicht von äußeren Dringlichkeiten. Vierter Weg: Gewinn-Gewinn-Denken. Gewinn-Gewinn-Denken ist eine mentale und emotionale Einstellung, die bei allen Interaktionen den gegenseitigen Vorteil und Respekt sucht. Es bedeutet, im Sinne von Überfluss und Chancen zu denken, nicht von Mangel und von auf Gegnerschaft ausgerichtetem Wettbewerb. Nicht selbstsüchtig, Gewinn-Verlust, oder wie ein Opferlamm, Verlust-Gewinn. Im Sinne von wir, nicht von ich. Fünfter Weg: Erst verstehen, dann verstanden werden. Wenn wir mit der Absicht zuhören, andere zu verstehen, statt mit der Absicht zu antworten, beginnen wir mit wirklicher Kommunikation und dem wahren Aufbau von Beziehungen. Dann gibt es mehr Chancen, offen zu sprechen und verstanden zu werden, und sie ergeben sich wie von selbst. Verstehen zu wollen erfordert Rücksicht. Verstanden werden zu wollen verlangt Mut. Effektivität liegt darin, beides in eine Balance zu bringen oder miteinander zu verschmelzen. Sechster Weg: Synergien schaffen. Synergie ist die dritte Alternative. Weder meine Lösung noch Ihre, sondern eine dritte, die besser ist als unsere beiden ursprünglichen Vorschläge. Sie ist die Frucht, die wir ernten können, wenn wir die Unterschiede zwischen uns respektieren und wertschätzen. Synergie bedeutet, gemeinsam Probleme zu lösen, Möglichkeiten zu ergreifen und Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Sie entsteht und wirkt bei kreativer Kooperation, sodass 1 plus 1 gleich 3 sein kann, aber auch 11, 111 oder noch mehr. Außerdem ist Synergie der Schlüssel zur Effektivität von Teams und Beziehungen. Ein synergetisches Team ist eines, das sich untereinander ergänzt, das so organisiert ist, dass die Stärken des einen die Schwächen des anderen ausgleichen. So kann man die Stärken optimal nutzen und die individuellen Schwächen irrelevant machen. Siebter Weg: Die Säge schärfen. Beim siebten Weg geht es darum, dass wir uns in den vier Grunddimensionen unseres Seins, der physischen, sozialen, emotionalen, mentalen und spirituellen, ständig erneuern müssen. Dieser Weg vergrößert unsere Kapazität, alle anderen Wege zur Effektivität in unserem Leben umzusetzen. Die drei ersten Wege kann man mit vier Worten zusammenfassen: Versprechen geben und halten. Die Fähigkeit, ein Versprechen zu geben, ist die Proaktivität. Erster Weg. Der Inhalt des Versprechens ist der zweite Weg. Und es zu halten, der dritte Weg. Nur 57% der befragten Arbeiter und Angestellten bejahten, dass ihre Organisationen das, was sie sagen, auch konsistent tun. Die drei nächsten Wege, bei denen es um Teams geht, die sich untereinander ergänzen, kann man so zusammenfassen: Die Leute in das Problem einbeziehen und gemeinsam eine Lösung ausarbeiten. Das erfordert gegenseitigen Respekt. Vierter Weg. Gegenseitiges Verstehen. Fünfter Weg. Und kreative Kooperation. Sechster Weg. Der siebte Weg, die Säge schärfen, vergrößert unsere Kompetenz in den vier Grunddimensionen unserer Natur: Körper, Verstand, Herz und Geist. Er führt uns zur Erneuerung unserer persönlichen Integrität und Sicherheit, erster bis dritter Weg, und des Geistes und Charakters des sich untereinander ergänzenden Teams.